Podcast Versuchslabor. Na, alles gut zusammen? So. Ja, ich habe lange nichts mehr aufgenommen, habe ich gesehen. Aber, tja, ist manchmal so, ne? War einfach viel los. Die ganze Planerei fürs Jahr, ja, das machen wir immer im Januar. Meine Frau macht ja auch dieses Jahr noch ihre Fortbildung zu Ende. Da muss man halt immer auch schauen, dass man alle Termine untereinander kriegt oder übereinander. So mit, die Musiktermine, die Termine mit den Kindern in der Schule und dann die Wochenenden, wo meine Frau dann unterwegs ist und der Stall. Ja, das braucht wirklich Zeit. Also das ist schon richtig hier so kleines Management, Zeitmanagement, was wir da betreiben. Aber geht nicht anders, sonst geht's drunter und drüber. Ja, so ist das. Aber jetzt ist Mittwoch haben wir heute. Ich weiß gar nicht genau, was haben wir? Den 20. glaube ich schon. Ja, 20. Januar 2016, das mal so fürs Protokoll. Ja, ich bin zurzeit allein daheim und hab Urlaub, weil nämlich meine Frau genau wieder mal ab heute Nachmittag dann unterwegs ist Richtung Ausbildung, Fortbildung, da in dieses Seminarhaus, das ist in Eisenbuch, nennt sich die Stadt, so ein kleines Dorf irgendwo hier in Bayern, ja, und ja, ich habe mir halt überlegt, was machst du jetzt mit der ganzen freien Zeit mit den Kindern? Und ja, ich denke, wir werden mal verstärkt versuchen, die Wohnung umzuräumen. Naja, da werden die Kinder nicht so begeistert sein von, aber ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Es ist manchmal dran, da muss man einfach Möbelstücke mal von rechts nach links schieben. Einfach um zu schauen, ob andere Lösungen vielleicht mehr Lebensqualität bringen an der Stelle. Ja, das ist so der eine Plan. Und der andere Plan ist natürlich, dass wir trotzdem die freie Zeit dann nutzen, hier ein bisschen zu relaxen und auch gemeinsam Spaß zu haben. Aber das gelingt uns in der Regel immer ganz gut. Ja, und dann habe ich mich gefragt, ob ihr wisst, was Glubschis sind. Glubschis. Also ich kaufe regelmäßig Glubschis ein. Meistens nämlich dann, wenn eins der Kinder auf einem Kindergeburtstag eingeladen ist, dann gibt's diese kleinen Stofftiere, mit denen für meinen Geschmack viel zu großen Augen drauf gebappt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Da gibt es dann Eulen, Pinguine. Also das übliche Stofftier- oder Kuscheltierportfolio. Aber die Dinger haben wahnsinnig große Augen da dran geklebt. Ja. Wo ich das erste Mal so ein Teil gesehen habe, da habe ich schon so, ich habe das aus Spaß gesagt, habe ich so, ich fühle mich hier beobachtet. Da könnte man ja Kameras reinbauen in die Dinger und dann irgendwie über WLAN so quasi das Kinderzimmer abscannen, wenn da schon so große Glubscher drin sind. Ja. Und jetzt hat mich ja die Realität quasi eingeholt. Quasi eingeholt, heißt das natürlich. Ja. Weil, das habt ihr auch schon gehört, es gibt ja diese Barbie-Puppen jetzt wohl offensichtlich, wo, glaube ich, jetzt noch nicht, ich sage noch nicht, eine Kamera drin ist, aber wo sehr wohl schon Ton aufgenommen wird. Ja, und das hat irgendjemand für eine richtig geile Idee gehalten, ne? Und hat gesagt, yo, das machen wir. Und dann können die Eltern das anhören, was die Kinder so mit ihrer Puppe besprechen. Und dem Wahnsinn nicht genug, was kann man damit noch machen? Es gibt irgendwo so ein Online-Portal sogar, da kann man sich anmelden und quasi das Best-of hier aus dem Kinderzimmer mit anderen Eltern dann teilen. Ja. Erstmal, ey, wie krank ist das denn? Also, ich weiß ja nicht. Und dann, je nachdem, was die Kinder da erzählen, ne, jetzt muss ich wieder ins Zimmer, weil die beiden Alten sich unten streiten. Ja, will ich das wirklich ins Netz stellen oder was? Ich bin, gelinde gesagt, etwas entsetzt. Na gut, mein letzten Endes, ja, der Markt reguliert oder wie heißt das immer so schön? Ich meine, die Deppen sind ja eigentlich die Eltern, die ihren Kindern das Zeug kaufen, oder? Das muss man ja sagen. Ich meine, die Anbieter können natürlich und ich denke, die müssen ja auch oder wollen ja auch Sachen ausprobieren, die Absatz machen irgendwie, ne? Auch die beste Barbie-Puppe mit allem Zubehör ist irgendwann so weit durch, dass die noch weiter irgendwelche Profite bringt. Ja, und dann kommen irgendwelche kranken Hirne dann auf solche Ideen da, ne? Kann ich mir richtig vorstellen, wie die ganzen Schlipsträger da in so einem Meeting sitzen und sich das ausdenken und dann für einen Brüller halten, ja. Und noch viel trauriger sind die Eltern, die sowas wirklich kaufen, muss ich echt sagen. Naja. Gut, aber ich mische mich da nicht ein. Kann ja jeder, wie er will. Geht mich ja nichts an. Bei uns wird es sowas nicht geben. Bei uns gibt's halt nur Glubschis. Immer schön regelmäßig zu jedem Geburtstag. Ehrlich gesagt, hätte ich mal große Lust, so ein Ding mal aufzuschneiden und mal reinzuschauen. Am Ende ist da was drin. Ja, hey, Verschwörungstheorien. Jo, kann ich auch. Ja, aber gut, machst du nix, die Kinder stehen drauf und was sollst du irgendein Holzspielzeug kaufen, wenn das nicht gewünscht ist? Ne? Willst du ja auch nicht, dass die Kleine sich auf dem Geburtstag dann blamiert irgendwie und damit irgendwas angeeiert kommt, was dann gleich so am besten in der Ecke landet. Nee, das machst du auch nicht. Ja. Dann habe ich nochmal hier in meinem kleinen Labor ein bisschen aufgerüstet mit diversen Steckverbindungen, dass man alles mal jetzt gescheit anschließen kann. Und ja, ich bin jetzt eigentlich auf dem Stand, wo ich ganz zufrieden bin, wo ich aus meiner Sicht alles machen kann. Aber wie das immer so ist, neue Hardware, neues Audio-Equipment bringt neue Bedürfnisse, ist falsch, neue Wünsche, ja, so ein geiler Rechner wäre natürlich auch noch so eine Geschichte, ne? Ich meine, der Lenovo tut's und ja, wie schon mal gesagt, ist ein Linux-Rechner und ja, funktioniert auch alles ganz gut, aber ich höre halt immer wieder, ja, wenn du Audio machen willst, dann brauchst du einen Apple. Okay. Ja, kann ich mir erstmal so jetzt auf einen Schlag natürlich nicht leisten, aber ich würde es halt mal gerne ausprobieren, ob der Unterschied wirklich so immens ist und ja, und dann entscheiden, ne, ob ich sowas brauche oder nicht. Oder ob es so ist, dass ich eigentlich mit dem, was ich habe, gut zurechtkomme und ja, muss man abwägen, ne? Wie heißt das? Kosten-Nutzen-Rechnung mal eben machen, ne? Wie viel mehr Gewinn habe ich für das Geld, was so ein Apple-Teil dann kostet? Ja, und ich hätte natürlich, wenn er natürlich gerne irgendwie einen Laptop, also irgendwas, was du mit rumschleppen kannst, ne? Nix mit hinstellen und extra Monitor, sowas mag ich nicht. Mag das immer alles mobil haben, dass ich es auch überall mit hinnehmen kann, wo ich es dann gerade brauche. Ja. Ja, gerne hätte ich noch einen kleinen Ausflug gemacht in ja, Podcast der Woche, aber jetzt ist so viel passiert schon am Anfang des Jahres und ich glaube, ich habe das auch zur Genüge vertwittert, was so bei mir im Podcatcher neu angekommen ist und was gut ist, beziehungsweise was mir gefällt. Also da ist wirklich die Empfehlung, ehe ich das alles nochmal hier euch vorkaue und nochmal erzähle, ja, schaut mal unter @kbmusicmc, das ist mein Twitter-Account, wer den noch nicht kennt, ja, einfach mal durchschauen und ich glaube, diese Woche war es ganz einfach, da kann man einfach nach dem Hashtag FeedFriday suchen. Da habe ich versucht, ja, so ziemlich alles, was in meinem Podcatcher gerade rumfliegt, mitsamt der passenden Feed-Adresse mal zu posten. Da müsst ihr mir nicht mal, glaube ich, nicht mal für folgen, sondern das könnt ihr sogar so machen in Twitter, indem ihr einfach nach dem Hashtag, also Hashtag FeedFriday sucht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, mache ich hier mal eine kleine Pause. Und würde später noch was zu dem Thema Serien, die ich gerade schaue, noch sagen. Aber dafür muss ich erst einmal irgendwo an meinen Rechner. Um da mal nachzuschauen, was ich da eigentlich im Moment so als Empfehlung habe. Ja, Das kommt dann halt später. Bis dahin erstmal ein ganz klitzekleines Servus. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte zum Thema Serie noch was sagen. Hat's wer erkannt? Schon so alleine am Vorspann? Also, was ich geschaut habe, ist The IT Crowd. Ja, ich weiß, wahrscheinlich bin ich damit auch wieder ganz, ganz weit hinten dran, weil das sowieso schon jeder kennt. Aber egal, ich fand's lustig. Ja, hab die ganze Geschichte auf Netflix geschaut und ja. Also ich habe mich wirklich köstlich amüsiert. Also sollte es jemand geben, der es noch nicht kennt oder vielleicht so nach den ersten zwei Folgen aufgegeben hat, ja, lohnt sich dran zu bleiben. Also ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Es ist ja oft so, wenn du irgendwas vorher geschaut hast und dann dieser Switch auf eine neue Serie, das dauert immer ein bisschen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, bei mir ist das immer so. Ja, und da habe ich jetzt alle Folgen durch und Netflix ist ja immer so nett und schlägt einem dann entsprechend was Neues vor, nach dem Motto, vielleicht könnte sie das interessieren. Diesen Vorschlägen folge ich auch immer ganz gerne und bin jetzt gelandet bei Doctor Who. Ja, auch das wahrscheinlich schon größtenteils bekannt, habe die ersten drei Folgen davon jetzt gesehen und ja, auch dem werde ich eine Chance geben, geht sich eigentlich ganz gut an. Ja, ist halt so nette Unterhaltung, ne? Ist jetzt nicht zu kompliziert, um da irgendwie dem Plot zu folgen in irgendeiner Form. Ja, das kriege ich auch nachts, also ich schaue ja meistens nachts, wenn ich dann noch wach bin, so Sachen an, das kriege ich dann so gerade noch auf die Reihe. Ja, ich hatte ja eigentlich jetzt gesagt, eben, dass ich jetzt podcast-technisch keinen großen Vorschlag mehr mache, aber eine Sache möchte ich dann doch noch kurz erwähnen, und zwar der Uwe von den Landfunkern, der hat auch einen eigenen Podcast. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. und zwar sind das die Podseller News. Das ist immer so quasi aus dem Auto aufgenommen, wenn er auf dem Weg zur Arbeit ist. Aber es gibt auch den Podseller Podcast mit kompletten Folgen. Und ja, die aktuelle Folge, die Nummer 54 ist das. Die ist vom 19. Januar, also ganz, ganz frisch noch. Die würde ich euch ans Herz legen. Er schreibt, ich habe eine Tochter, wie man sie sich nur wünschen kann. Ja, und ja, das hört ihr euch bitte mal an. Der Untertitel ist Das Outing. Und ich muss sagen, Uwe, falls du das hörst, du hast es wunderbar gemacht. Ganz toll. Ich habe hier gesessen und ich hatte wirklich eine Gänsehaut. Ja, so schön dieses Thema abgehandelt mit deiner Tochter. Und ja, will jetzt nicht zu viel spoilern, aber an der Stelle einen ganz lieben Gruß an den Uwe und auch an seine Hanna. Ja, damit bin ich eigentlich erstmal durch für heute und ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz schöne Restwoche. Wir werden uns hier eine schöne Restwoche machen, die beiden Kiddies und ich. Ja, wir hören uns, wer weiß, gerne immer auch ab und zu auf dem Raucherbalkon. Da bin ich ja ab und an auch mal anzutreffen. Wer einfach mal ein bisschen schnacken will, ne, der kann sich da mal einloggen und mal Hallo sagen. Wir freuen uns. Und ich wünsche euch natürlich wie immer alles Gute. Passt auf euch auf. Bis dann. Servus.